Jungs hast uns auf einmal verlassen. Was für ein Schicksalsschlag, ich konnte es einfach nicht fassen. Als ich es gehört hab, war es wie ein Schock für mich. Wie kann es sein, dass dein Herz nicht mehr am Klopfen ist? Ich frag mich, wo bleibt der Sinn und die Gerechtigkeit? Weil jetzt wegen dir so viele Menschen weinen. Nein, du bist ein Bruder und hast uns immer zum Lachen gebracht. Dass du mit 24 stirbst, hätte keiner gedacht. Du hast dein Leben genossen, auf der Beerdigung sind Tausende von Tränen geflossen. Du hast Regeln gebrochen, doch hattest Freude am Leben. Wir werden uns weiter hin in unseren Träumen begegnen. Du bist ein starker Mann, weil du ein Krieger bist. Wir denken alle an dich, weil du tief in uns bist. Das ist der Grund, warum du dieses Lied kriegst. Kein Zweifel, Arthur, wir lieben dich. Oh nein, ich will schreien, doch es soll nicht so sein. Die Zeit ist vorbei, I know I can fly. Keiner kann dich stoppen, nur noch die Zeit. Und du weißt, wir bleiben unser ganzes Leben vereint. Oh nein, ich will schreien, doch es soll nicht so sein. Die Zeit ist vorbei, I know I can fly. Keiner kann dich stoppen, nur noch die Zeit. Und du weißt, wir bleiben unser ganzes Leben vereint. Oh nein, ich will schreien, doch es soll nicht so sein. Die Zeit ist vorbei, I know I can fly. Keiner kann dich stoppen, nur noch die Zeit. Und du weißt, wir bleiben unser ganzes Leben vereint. Oh nein, ich will schreien, doch es soll nicht so sein. Die Zeit ist vorbei, I know I can fly. Keiner kann dich stoppen, nur noch die Zeit. Und du weißt, wir bleiben unser ganzes Leben vereint. Oh nein, ich will schreien, doch es soll nicht so sein. Die Zeit ist vorbei, I know I can fly. Keiner kann dich stoppen, nur noch die Zeit. Und du weißt, wir bleiben unser ganzes Leben vereint. Oh nein, ich will schreien, doch es soll nicht so sein. Die Zeit ist vorbei, I know I can fly. Keiner kann dich stoppen, nur noch die Zeit. Und du weißt, wir bleiben unser ganzes Leben vereint. Arthur, ein junger Mann, den wir über alles lieben und schätzen. Ruhe und Frieden, Bruder. Wir werden dich nie vergessen. Du wirst für immer in unserem Herzen bleiben. Egal was kommt, egal was passiert. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lass es oben krachen. Und zeig dir nochmal da oben, wer Arthur ist.